Der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Volksversammlung der DVJK Kim Jong-nam, der an der Amtsantrittsfeier des Präsidenten der Republik Äquatorial Guinea teilgenommen hatte, beendete seinen offiziellen Besuch in diesem Land und startete am 23. Mai mit einer Maschine von der Hauptstadt Malabo.